Das war wieder einmal ein Beispiel vom Scharfsinn Winnetous. Der Abend verging, es verging die Nacht und auch der nächste Tag. Da die Indianer ihre Angriffe gewöhnlich nach Mitternacht, kurz vor dem Morgengrauen, unternehmen, ruhte die inzwischen stark angewachsene Besatzung der Station bis auf eine genügende Anzahl von Posten. Die Zeit schlich wie im Schneckengang dahin. Da plötzlich kam die geflüsterte Meldung. Achtung, Sie kommen! Im Nu war alles lautlos rings hinter den Palisaden bereit. Da drüben huschten geisterhafte Schatten durch die Nacht, ohne das mindeste Geräusch zu verursachen. Es bildete sich uns gegenüber eine Linie, die sich nach und nach um das ganze Lager ausdehnte. Im nächsten Augenblick musste es beginnen. Die Schatten näherten sich. Sie waren nur noch 15, 12, 10, 8, 6 Schritte von der Mauer entfernt. Da! Tod den Feinden! Hier steht Winnetou, der Häuptling der Apachen! Feuer! Ehe auch nur eine einzige Rothaut die Einfassungsmauer ersteigen konnte, brach der erste Angriff zusammen. Ebenso der zweite. Und als das Kommando zum Gegenangriff zu einem Ausfall kam, da gab es für die Sioux und ihre weißen Verbündeten kein Halten mehr. Es blieben allerdings nicht mehr viele übrig, die sich durch die Flucht retten konnten. Unter den wenigen Verwundeten, die man gefangen nahm, befand sich auch der von Spürauge gesuchte Eisenbahnräuber Monk. Doch wir sollten immer noch nicht zur Ruhe kommen. Mein Freund Stephen Moody, genannt Spürauge, kam aufgeregt zu mir gestürzt. Charlie! Auf! Wir müssen fort! Wohin? Zum Heldorf-Settlement. Es wird von den Sioux überfallen. Woher wisst ihr das? Monk hat es gesagt. Erst sollte Echo überfallen werden, danach die Ansiedlung. Hoffentlich kommen wir noch zurecht. Von einer Anzahl gut bewaffneter Männer begleitet, jagten wir den Weg zurück, den wir vor kurzer Zeit von Heldorf Settlement gekommen waren. Es gab kein Rasten, auch nicht während der Nacht. Wir kannten ja das Gelände. Ich glaube nicht, dass ich während des ganzen Rittes auch nur 100 Worte gesprochen habe. Und Winnetous Augen war es anzusehen, dass er die Täter bis an das Ende der Welt verfolgen würde, wenn der Siedlung wirklich etwas geschehen sollte. Es war am anderen Nachmittag, als wir auf dampfenden Pferden am Rand des Talkessels anlangten, in dem Heldorf Settlement gestanden hatte. Wir kamen zu spät. Die Blockhäuser bildeten nur noch rauchende Trümmerhaufen. Auch die kleine Kapelle war zerstört. Und das Kreuz hatte man von der Höhe herabgestürzt. Aber wir fanden keine Spur von den Bewohnern der Niederlassung. Der Überfall hatte wohl mitten in der Nacht stattgefunden und zu einem Kampf war es anscheinend gar nicht gekommen. Dann waren die Angreifer mit ihrem Raub und den Gefangenen in der Richtung zur Grenze abgezogen. Wir mussten ihnen sofort folgen. Winnetou hatte den Kapellenberg erstiegen und brachte das Glöckchen herunter. Der Häuptling der Apachen hat die Stimme aus der Höhe gefunden. Er wird sie vergraben, bis er als Sieger zurückkehrt. Wir werden zu spät kommen. Ihr Vorsprung ist sehr groß. Wir kommen nicht zu spät. Die Gefangenen sind für den Machtabfall aufgehoben. Und ihr Schicksal wird sich erst in den Dörfern der Roten am Yellowstone entscheiden. Mein Bruder Charlie sagt es. Wenn die Pferde geruht haben, werden wir den Feinden folgen und sie noch vor ihrem Ziel erreicht haben.